4. Gedanken beim Bartputzen. Warum hat jemand 400.000 Euro Bargeld im Haus? Denkt Carsten Zara. Es ist Montagabend und er putzt sein Badezimmer. Er hasst diese Arbeit. Aber morgen ist Dienstag, morgen kommt sein Besuch. Was soll Christine Schubert denken, wenn nicht mal das Bad richtig sauber ist? 400.000 Euro. Bar. Riebeck sagt, er wollte das Geld in seiner Nähe haben. Er wollte alles sofort bezahlen können. Er wollte den großen Max spielen. Aber so viel Geld und eine solche Frau im Haus? Wie kann man nur so dumm sein? Bald kann Riebeck seine Kredit- und Leasingraten nicht mehr bezahlen. Dann ist das Haus weg. Dann ist das Auto weg, dann muss er zum Sozialamt gehen oder unter der Brücke schlafen. Tja, der Mann hat nicht mehr viel Zeit. Er muss das Geld schnell zurückhaben. Wenn man es so sieht, dann kann man schon verstehen, warum er nicht zur Polizei gegangen ist. Sicher, Privatdetektive sind teuer. Aber bei der Suche nach Personen sind sie oft schneller als die Polizei. Wenn Carsten Zara die Frau bald findet, bekommt Riebeck seine 400.000 Euro wieder und kann zahlen. Aber was ist, wenn er sie nicht findet? Elena Diekhoff ist intelligent. Ein ganzes Jahr hat sie bei Riebeck gelebt, ohne dass der etwas Wichtiges über sie erfahren hat. Ich bin aber nicht Riebeck, denkt Carsten Zara. Ich bin kein liebeskranker alter Mann. Ich finde sie. Was würde ich denn machen, wenn ich sie wäre und plötzlich so viel Geld hätte? In eine andere Stadt gehen, in der mich niemand kennt? Das Geld in ein Schließfach legen? Warten, bis der herzkranke Riebeck tot ist? Fragen, Fragen. Wo hat Elena Diekhoff vor ihrer Beziehung zu Riebeck gelebt? Wie ist ihr richtiger Name? Hat sie Familie? Noch mehr Fragen. Von wem bekomme ich die richtigen Antworten? Vielleicht doch von Kirsten Leineweber? Ich kann es ja morgen nochmal versuchen, denkt Carsten Zara. Dann gibt es da auch noch Elenas Handynummer. Wenn man die anruft, kommt aber nur die Mitteilung: Der Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar. Carsten Zara hat die Nummer seinem Kollegen Walter Braun gegeben. Walter kennt jemanden, der schnell herausbekommt, auf welchen Namen ein Handy angemeldet ist. Carsten Zara glaubt zwar nicht, dass das Elena Diekhoffs richtiger Name sein wird, aber versuchen kann man es ja trotzdem mal. So, jetzt ist das Bad sauber. So sauber war es schon lange nicht mehr. Jetzt kann Christine Schubert kommen. Wie sie wohl aussieht?